Sonne steht am Horizont und du stehst neben mir. Und ich hab Angst, dass ich heut Nacht an dich mein Herz verliere. Deine Lippen kommen mir ganz nah. Und ich halte still. Und ich weiß nicht, wie lang ich mir noch sage. Kleine Show.